Als Weltmeister ausgeschieden, schon nach der Gruppenphase, hat der deutsche Fußball einen neuen Tiefpunkt erreicht? Ich kann den Käse nicht mehr hören. Was bringst du hier eigentlich für eine Schärfe rein? Stehst dir locker und flockig vor dem Mikrofon und hast 3 Weizenbier getrunken? Ich habe ganz sicher kein Weizenbier getrunken. Ich trinke ja grundsätzlich nur Pilz. Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost. WM-Edition. Aus, der Traum ist aus. Es hat sich ausgeweltmeistert. Deutschland verliert gegen Südkorea 0-2 und ist damit in Russland nicht mehr dabei. Reichlich Grund für uns zur Frustbewältigung. Das kann natürlich nur mit dem DFB-Motto gelingen, zusammen. Wir versuchen es mal. Mein Name ist Jörn Lange und mir gegenüber steht Yannick Höppner. Hallo Yannick. Ja, sportliche Grüße auch an diesem Tag. Hallo. Und wie geht's dir? Hast du dieses Dilemma, dieses Desaster schon verkraftet? Es hat ein bisschen gedauert. Mittlerweile muss ich sagen, ja. Wie hast du das Spiel an und für sich gesehen? Irgendwas Positives hängen geblieben? Nee, eigentlich nicht. Also der einzig gute Spieler, der mir in Erinnerung geblieben ist, ist eigentlich Mats Hummels. Ja. Ansonsten war da nicht viel Positives zu entdecken. An welchem Zeitpunkt hast du gemerkt, oh, das wird heute nichts? Oder hast du bis zum Schluss dran geglaubt? Naja, die deutsche Nationalmannschaft hat das ja selber auch gesagt, dass sie ab der 65. Minute so ein bisschen den Faden verloren hat. Und so war das bei mir eigentlich auch. Also gefühlt Mitte der zweiten Halbzeit dachte man schon, das kann richtig nach hinten losgehen. Ja, mir wurde zum ersten Mal so richtig mulmig, als die Schweden in Führung gegangen sind. Das war ja noch relativ früh. Und ja, es gab wenig, was Hoffnung gemacht hat, dass das noch einen guten Ausgang nimmt. Das Einzige war eigentlich die Laola in der 8. Minute auf den Zuschauer. Genau, das atmosphärische Highlight. Ansonsten die Stimmung im deutschen Lager eher so, wie auf dem Bankett des FC Bayern nach dem verlorenen Pokalfinale gegen Frankfurt. Ja, insgesamt war es eher so ein Rückfall in das Phlegma des Mexiko-Spiels. Der Bundestrainer Joachim Löw hat das auch ein bisschen so gesehen. Er meinte, ja, vor dem Turnierstart, also vor dem Mexiko-Spiel, hatten wir so eine gewisse Selbstgefälligkeit und ich glaube, die ist die Mannschaft nie so ganz losgeworden. Also im Spiel war kein Tempo, da waren keine Ideen. In Sachen Kreativität, Mut und Aktionismus ungefähr auf dem Level mit unserer Bundesregierung, könnte man fast sagen. Walter Bogen, aber ja, da muss man vielleicht auch unserem Sportminister mal raten, ob er nicht vielleicht auch zurücktreten sollte, jetzt nach dieser WM-Leistung. Sehr richtig. Nicht immer einzelne Spieler rauspicken, da muss man vielleicht in größeren Zusammenhängen denken. Horst Seehofer als Innenminister ist für den Sport verantwortlich, also wer weiß. Manuel Neuer, der Mannschaftskapitän, hat eine ähnliche Tonalität angeschlagen wie der Bundestrainer. Er sagte, ja, die Bereitschaft war insgesamt einfach nicht groß genug. Der unbedingte Wille, der hat ein Stück weit gefehlt. Und das hat man auf dem Platz auf jeden Fall gesehen. Unser Kollege Michael Färber hat sich zu so Aussagen hinreißen lassen während des Spiels, wie Südkorea spielt wie der MSV Duisburg. Und ja, wenn man dagegen dann kein Tor schießt, dann sagt das einiges aus. Ist man nicht viel besser als der MSV. So ist es. Auf der anderen Seite rückt das ja das Wehklagen der Hertha-Fans nochmal in ein ganz neues Licht. Also jetzt nach den Eindrücken der Weltmeisterschaft muss man ja sagen, Hertha bewegt sich fast auf Nationalmannschaftsniveau. Ja, da der absoluter Taktikfuchs. Ja. Mit Hertha hätten wir heute vielleicht auch gewonnen gegen Südkorea. Als letzten Nationalspieler lassen wir mal Sami Khedira zu Wort kommen. Der hat gesagt, ja, wir Führungsspieler, wir müssen für diese Pleite die Verantwortung übernehmen. Wenn man so einen Satz hört in der Politik, dann ist der Rücktritt meistens nicht weit. Ich meine, Khedira ist 31 Jahre alt, das kommt noch mit dazu. Von daher, wenn er von Verantwortung übernehmen spricht, dann bedeutet das, also so verstehe ich es, zwangsläufig den Rücktritt. Den wird man auch bei Gomez vermuten, der jetzt 32 Jahre ist. Bei Özil bin ich da nicht ganz so sicher und auch bei Kroos nicht. Die beiden sind eigentlich noch im besten Fußballeralter. Ich kann mir schon vorstellen, dass die bei der EM in 2 Jahren noch dabei sind. Ja, es wäre schon irgendwie arg radikal, ne? Wenn diese Spieler, die auf jeden Fall noch ein paar gute Jahre im Tank haben dürften, jetzt schon sagen, das war's für mich mit der Nationalmannschaft. So bitter es ist, Leute, Deutschland steht bei dieser WM in einer Reihe mit Costa Rica, mit Saudi-Arabien und mit Panama. Aus nach 3 Spielen. Das stimmt. Aber sie stehen auch in einer Reihe mit Frankreich, Italien, Spanien. Alles Weltmeister, die in der darauffolgenden Weltmeisterschaft in der Vorrunde ausgeschieden sind. Der Weltmeisterfluch. Der Weltmeisterfluch. Da muss man jetzt langsam wirklich mal drüber nachdenken, was da dran ist. Das kann ja kein Zufall mehr sein. In einem anderen Weltmeisterland ist eines zumindest sicher, Hohn und Spott. Ich habe eine Schlagzeile gefunden von der englischen The Sun. Da hieß es, jeder Engländer auf dem Planeten wird niemals müde werden, egal wie es hier mit den Three Lions weitergeht, dieses Ergebnis immer wieder fröhlich hervorzugraben. Ja, gut, ich meine, da müssen wir vielleicht dann auch ein Stück weit Abbitte leisten. Wir haben selbst jahrelang uns ein bisschen lustig gemacht über Italiener, über Holländer. Das stimmt. Ich finde, wir müssen diese Helme auch einstecken. Gary Lineker hatte sich ja auch geäußert und gesagt, er müsse sein Zitat korrigieren und sagen, am Ende gewinnt jetzt eben nicht mehr immer nur noch Deutschland. So ist es. Yannick, was bleibt denn insgesamt hängen von der deutschen Nationalmannschaft in Russland? Welche Bilder hast du im Kopf? Ja, also wenn man in Bildern denkt, dann bleibt bei mir Jogi Löw in Erinnerung, wie er ganz entspannt mit Sonnenbrille am Strand von Sotschi langspaziert. Heile Welt. Ja, heile Welt, wie Toni Kroos jede Art der Kritik eigentlich abperlt, sondern eher zurückkritisiert. Es sind am Ende die gefallenen Weltmeister. Und es ist eben leider auch eine Mannschaft gewesen, die Mannschaft, die keine Mannschaft war. Ja, so klar muss man das sagen. Immerhin, öffentlich haben sich die Spieler nicht zerfleischt. Man hat sich ja intern wohl mal die Meinung gegeigt, aber nach außen hat man halbwegs die Etikette gewahrt. Ich glaube auch nicht, dass es da Riesengräben gibt zwischen Einzelnen und da jetzt in den nächsten Wochen große Skandale irgendwie auftauchen werden. Aber irgendwas, so hat Toni Kroos es formuliert, hat gefehlt. Das ist jetzt im Prinzip eigentlich auch egal. Es gibt sicherlich viele Verlierer und viele Gewinner bei dieser WM. Zu den Verlierern zählen die sicherlich schon angesprochenen Khedira und Özil, aber auch in meinen Augen ein Gündogan, Müller und ja, ich finde auch einen Toni Kroos, der eben gezeigt hat, dass er kein Schweinsteiger ist. Und ja, auf der anderen Seite stehen aber auch ein paar Spieler, die auf sich aufmerksam machen konnten. Kann man bei den Verlierern von Gewinnern sprechen? Ja, also ein Matthias Ginter ist auf jeden Fall ein Stimmt, Gewinner. Er ist fein raus. Er hat mit der ganzen Sache nichts zu tun. Ja, aber auch ein Marco Reus hat sicherlich positiv auf sich aufmerksam gemacht. Jetzt muss man sagen, Reus ist auch schon 29. Das tut einem fast ein bisschen leid. Anders ist es bei Julian Brandt. Der hat aus den wenigen Minuten, in denen er gespielt hat, sehr, sehr viel gemacht. Ja. Und wird uns sicherlich auch bei der Europameisterschaft dann vielleicht auch mit dem Tor beglücken. Ja, wer weiß. Timo Werner, finde ich, hat auch bewiesen, dass er auf jeden Fall internationales Format hat. Der muss sich nicht verstecken im Duell mit den Großen. Und selbst Sebastian Rudi, ich meine, bis zu seiner Verletzung, bis zu seinem Nasenbeinbruch, hat er einen wirklich anständigen Job gemacht. Und das ist sicher auch ein Kandidat, auf den Löw weiterbauen wird. Schon erstaunlich, dass der 30 Minuten Rudi Ersatzmann beim FC Bayern zum Hoffnungsträger dieser Weltmeisterschaft wurde, ja, ist ja irgendwie auch bezeichnend. Jetzt habe ich das gerade so lapidar gesagt, ein Spieler, auf den Löw weiter bauen wird. Dabei ist gar nicht klar, ob der Löw weiter im Amt bleibt. Was glaubst du denn? Ist eine schwere Frage. Es gibt viele, die sagen, er ist der richtige Mann, auch für den Neuaufbau. Ich sehe es anders. Ich glaube, ich fände es richtig, wenn er geht. Ich glaube, wenn Umbruch, dann richtig. Von Seiten des DFB heißt es auf jeden Fall, wir wollen an ihm festhalten, heißt, alles liegt in Löws Hand, entlassen kann er sich nur selbst. Und wenn er es macht, eines muss ich jetzt nachträglich dann doch nochmal sagen, es ist okay. Wir sind ausgeschieden in der Vorrunde, aber es ist okay. Wir hatten großartige Jahre, diesmal hat es eben nicht funktioniert und das ist in Ordnung. Yannick, worauf kann man sich denn jetzt noch freuen bei der Weltmeisterschaft eigentlich, ohne deutsche Beteiligung? Ach, naja, man kann ja mal ein bisschen auf die anderen Länder gucken. Portugal zum Beispiel mit Ronaldo. Ich denke da auch an Frankreich mit sehr großem spielerischem Potenzial. Belgien mit einem fantastischen Offensivspiel. Ja, auch Brasilien, England, die vieles anders machen als eigentlich bei jedem anderen Turnier seit 66. Ich glaube, da warten noch viele Überraschungen. Die Brasilianer hast du eben angesprochen schon. Die haben ihr Abendspiel am Mittwoch gewonnen, 2-0 gegen Serbien. Und das sah ja nicht überragend aus, vor allen Dingen nicht über 90 Minuten, aber teilweise haben sie ihr Können schon aufblitzen lassen. Auch Neymar, der ja jetzt schon langsam in die Kritik gekommen ist, hat das zweite Tor vorbereitet und vorher auch schon viele gute Aktionen gehabt. Und auf ihn haben die brasilianischen Fans am Mittwochabend ganz besonders geachtet. Großkick des Tages. Ja, Neymars Spielweise war bei dieser WM ja schon oft Thema, vor allem war Thema, dass er oft zu Boden ging. Der Videoschiedsrichter hat ihn da ja auch schon das ein oder andere Mal überführt. Und in Brasilien, in einer Bar in Rio, hat man gesagt, jedes Mal, wenn unser Neymar zu Boden geht, dann gibt's einen kurzen aufs Haus. In diesem Sinne, Prost. Die Brasilianer auf jeden Fall weiter als Gruppenerste, treffen auf Mexiko im Achtelfinale. Als Gruppenzweite sind die Schweizer weitergekommen nach einem 2:2 gegen Costa Rica. Die treffen jetzt auf Schweden. Dann blicken wir voraus. Am Donnerstag haben wir 4 Partien. Senegal-Kolumbien, James Rodriguez muss dringend gewinnen, um sicher weiter zu sein. Japan gegen Polen, den Japanern reicht ein Unentschieden. Und für Lewandowski ist es die letzte Chance, nochmal so ein bisschen auf der WM-Bühne zu glänzen. Und am Abend haben wir England gegen Belgien. Hochkarätig, aber sicherlich auch mit viel Schonung verbunden. Beide sind schon sicher durch, werden vielleicht den einen oder anderen Spieler draußen lassen für das anstehende Achtelfinale. Und das letzte Spiel am Abend heißt Panama gegen Tunesien. Für all diejenigen unter euch, die die WM jetzt schon abhaken, in 8 Wochen ist wieder Bundesliga. Halleluja. Und für alle anderen gibt es weiter den immer härter WM-Podcast. Bis dann. Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost. WM-Edition.